Nachrufe. Hörspiel von Günther Kunert. Knetschmer! Knetschmer! Herr Knetschmer! Komm schon, Chef. Na, wo brennt's denn? Sie lesen wohl nicht unsere Zeitung, wie? Na ja, mitunter. Lassen Sie den Unfug. Haben Sie mal einen Blick auf die Todesanzeigen vorgestern geworfen? Das Neueste aus dem Jenseits. Na, dabei gruselt es mich aber immer. Knetschmer, Knetschmer. Also, wenn Sie nicht so ein tüchtiger Journalist wären, überspannen Sie nicht den Bogen, ja? Unser örtliches Unikum, der alte Hasel, ist doch vor ein paar Tagen gestorben. Sie wissen doch, der sich für einen Erfinder gehalten hat. Ja, ja, ich habe davon Leuten gehört. Ja, das ist doch was für unseren Regionalteil. Im Moment fehlen uns, ja, eine interessante Brandstiftung oder verunglückter Sattelschlepper. Mhm. Keine Einweihung, kein Jagdhornblasen, kein Winzerfest, nichts, rein gar nichts. Ja, aber wollen Sie mich zum Feuerteufel ernennen? So mit Brandstiftung? Also ich denke, der alte Hasel ist einen kleinen Bericht wert. Etwa unter dem Titel, Erfindergeist auf Abwägen oder sowas. Er hatte ja mit nichts Erfolg. Dann besuchen Sie seine Frau, gucken sich mal ein bisschen um, fragen Sie sie aus. Na, irgendwas werden Sie doch zustande bringen. Da können Sie Ihrem goldenen Humor die Zügel locker lassen. Also, ran an den Edison. Vielleicht ist was Komisches im Nachlass. Ja? Wer ist da? Knetschmer vom Klüverboten. Sie wissen doch die Zeitung. Wir brauchen nichts. Nein, nein, nein, Sie missverstehen mich, Frau Hasel. Wir geben auch nichts. Nein, ich wollte mit Ihnen über Ihren lieben Mann sprechen. Der ist nicht da. Ja, ich weiß doch. Frau Hasel, vorige Woche das Begräbnis, so eine schöne Feier. Sind Sie von der Versicherung? Knetschmer, mein Name, vom Klüverboten. Ich hätte Sie gern ein paar Minuten gesprochen, Frau Hasel. Das dauert auch gar nicht lange. Ah, ja. Dann kommen Sie mal rein in die Hundestube. Hat die, ihr Mann, der Verstorbene, die Fotos hier an den Wänden da gesammelt, lauter Flugzeuge? Die fliegen jetzt alle weg. Auf den Müll. Womit hat sich denn Ihr Gatte beschäftigt, Frau Hasel? Also mit was für einer Art von Technik? Im Ort redet man ja immer nur von dem Erfinder. Ach, was die Leute so reden. Die machen doch jeden schlecht. Klatsch und Tratsch. Was soll er denn erfunden haben? Ist doch alles bloß Schrott. Der ganze Schuppen war voll davon. Aha. Manchmal stank es so grässlich. Dann hatte er mit einem Flammenwerfer herumgewirtschaftet. Aha. Der Mann, der hörte ja nicht mal. Der, Sie meinen ja vielleicht sicher ein Schweißgerät? Jetzt schwitzt er davon selber, da braucht er kein Gerät zu. Ich hatte immer Angst. Wir brennen mal ab. Aha. Aber der Mensch wollte ja nicht hören. Was hat er denn gebastelt da im Schuppen? Sie können sich ja den ganzen Klumpasch mal ansehen. Lauter, also Werkzeug oder so. Aha. Fliegt auch alles weg. Ja, und die Hauptsache war, also das war, also ich weiß nicht, was es gewesen ist. Mhm. Es sah fast so aus wie ein kleines Auto, aha, aber ohne Räder. Ach. Oder wie ein Motorboot. Mhm. Bloß der Rumpf fehlte. Ja, ja. Und daran hat er rumgemacht. Manchmal die halbe Nacht, sogar die ganze. Ich sah das Licht im Schuppen. Bin aber nie rausgegangen. Nee. Wenn Männer basteln, dann krieg ich die Pickel. Ach so, ja. Ich würde das trotzdem gern mal in Augenschein nehmen, Frau Hasel. Darf ich das? Ja, ja. Bloß, da gibt's ein Problemchen. Wieso? Ist doch nicht geheim. Frau Hasel, der wird doch keine Atombombe gebaut haben. Nein, das hatte ja gar kein Atom. Ah ja. Aber, es ist weg. Wie weg? Weg? Wie? Ewald Pauli hat es abgeholt. Was, der Schrotthändler? Für 50 Euro. Aha. War sicher auch nicht mehr wert. Wenigstens hat es was gebracht. Hm. Das Ding bestand doch bloß aus zusammengesammelten Teilen von allen Treckern und Motorrädern. Da hat er sich zusammengeschnorrt. Alles Abfall. Ja. Ja. Er war eben nicht mehr ganz bei sich. Mhm. Manchmal, wenn er erst morgens aus dem Schuppen kam, dann war er irgendwie verstört. Verstört? Ja. Ich habe ihn gefragt. Hast du ein Geheimnis vor mir? Eine andere Frau kann er ja schlecht sein bei deines stinkenden Bude. Ja, und was hat er gesagt? Hat er was erklärt? Also im Zusammenhang mit seinem Tun so in etwa. Ich schaff etwas, es macht uns reich oder irgendwie so. Nee, der hat geschwiegen wie das Grab. Mhm. Oh. Ja. Wie? Genau wie jetzt im Grab. Oh, Frau Hasel, lassen Sie mich Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Frau Hasel, vielleicht war es ja auch am besten so. Hätte auch ein bisschen früher sein können. Ach so. Ja, was gibt's? Ja. Guten Abend, Frau Pauli. Knetschmer vom Klüverboten, also Presse. Ist Ihr Mann zu Hause? Ich will auch gar nicht länger stören, also naja, möglicherweise. Können Sie mir auch gar nicht helfen? Worum geht's denn? Naja, also Sie kennen doch Frau Hasel da. Ach, die Alte. Die ist genauso verrückt, also so eigenartig wie ihr Verstorbener. Ah. Wenn der hier mal aufkreuzte, meinte mein Mann immer, jetzt kommt unser Einstein. Aha. Und was wollte er denn bei Ihnen? Na, er bat um die Erlaubnis, auf unseren Schrottplatz zu gehen. Er suche ein paar Metallstücke für seine Erfindung. Tatsächlich, sagte er, seine Erfindung. Mhm. Mein Mann, gutmütig wie er ist, erlaubte ihm natürlich, im Schrott herumzustöbern. Kein Verlust für uns. Ja, und jetzt haben Sie alles wieder. Ne? Ja, die Alte hat uns verkauft, was ihr Mann zusammengeschraubt und gelötet und geschweißt hatte. Mhm. Manchmal sieht man solche Dinger in der Zeitung. Moderne Kunst heißt es dann. War aber nicht mehr wert als 50 Euro. Sie können meinen Mann noch mal fragen. Der kann Ihnen eventuell mehr erzählen, sobald er wieder daheim ist. Ja, wann kommt er denn nach Hause? Müsste eigentlich längst da sein. Wird wohl bei einem Kunden hängen geblieben sein. Heutzutage wollen alle Schrott. Plötzlich blüht das Geschäft. Aha. Falls Sie es möchten, können Sie sich ja den Schrottplatz angucken. Da muss das seltsame Monstrum herumstehen. Kretschmer! Immer mit der Ruhe, Chef. Na, mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Sie schleichen sich von hinten an, wie ein Indianer. Ich habe Ihren Bericht über unseren Erfinder für die Sonntagsausgabe auf meinem Schreibtisch vermisst. Ich musste aus dem Archiv die Sache über die Wasserorgeln drucken. Lassen Sie mich ja nicht noch mal so sitzen und schwitzen. Also her mit der Dichtung. Ja, leider nichts Nennenswertes. Da dichten die Götter selbst vergebens. Ja, nun protzen Sie nicht wieder mit Ihrem abgebrochenen Germanistikstudium. Zwar weiß ich viel, doch will ich nicht alles wissen. Das ist Schiller, oder? Naja, wie Sie wollen. Entschuldigung, die Frau Pauli, die hat eben angerufen. Die komische Konstruktion von dem toten Hasel hat sie eben auf dem Schrottplatz gefunden. Ja, ist zu spät, wir brauchen das jetzt auch nicht mehr. Nächsten Sonntag kennt doch den Hasel sowieso keiner mehr. Ah, aber Ihr Mann, sagt sie, ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Wir sind keine Vermissten-Suchstation. Sagen Sie ja das, Frau Willesand. Ja, in Ordnung, Chef. Ja. Ich hätte gern nur immer fortgewacht. Und so gelehrt, mich mit euch zu besprechen, Herr Borgmann. Nach diesem beiläufigen Intermezzo ging ich in mein Büro zurück. Zu spät. Was hätte ich über den Sonderling auch schreiben sollen? Ich kannte ihn ja nur flüchtig vom Sehen. Ein alter Mann, schäbig gekleidet, wirres langes Haar, dichter Bart, das Gesicht kaum erkennbar. Einsiedler, trotz Frau. Seltsamer Kauz, grau und grau, verwischt und verwaschen. Eifer habe ich mich... Vermutlich war der komische Apparat, an dem er gebastelt hat, etwas wie ein innerer Halt für diese abseitige Existenz. Moment. Erfinder. Lächerlich, nachdem kräht kein Hahn. Und die Frau hat auch nicht gerade den Eindruck von tiefer Trauer gemacht. Nochmal auf den Schrottplatz. Zu spät. Zu spät. Du rettest den Nachruf nicht mehr, so rette das eigene Leben. Was haben wir denn da? Da haben wir Edeltraut-Hasel. 75. Ah ja. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu klopfen an meine Tür? Ich wollte Sie nicht im Schlaf stören, Knetschmer. Ja, wer schläft, der sündigt nicht, Chef. Spaßvogel. Passen Sie mal auf, Knetschmer, da ist was eventuell für unsere Zeitung zu holen. Mhm. Ich habe gehört, ein Chinese hat sich in Klüvershagen niedergelassen. Vor kurzem. Oder wohl eben. Ja, aber die tauchen jetzt überall auf. Ich spekuliere jetzt mal. Das Reich der Mitte heißt nicht bloß so, es ist auch maßlos reich. Es quillt über von Geld. Und Geld will arbeiten. Im Gegensatz zu Ihnen, Knetschmer. Ja, aber die Witze sind hier meine Domäne. Vermutung, Knetschmer, Vermutung. Ein Prospektor, der bei uns eine Möglichkeit für Investitionen sucht. Na? Ja, die könnten ja unser Freibad finanzieren. Oder den Friedhof. Schließlich ist unser Ort überaltert, das wird sich ja bald lohnen. Mehr Ernst, bitte. Knetschmer, ich meine es ja auch ernst. Denken Sie mal an das Wörtchen Schrott. Mhm. Metallmangel. Die Preise klettern täglich. Nur horchen Sie mal herum. Aber Knetschmer, diskret. Diskret, diese Asiaten fürchten doch immer, ihr Gesicht zu verlieren. Wir müssen die Sache mit Fingerspitzen angehen, Knetschmer, diplomatisch. Und aufpassen, von wegen Ausländerfeindlichkeit. Das Wort möchte ich in Klüvershagen nicht vernommen haben. Wir sind eine offene Gemeinde, ohne Vorurteile. Wir sind keine Rassisten. Jeder ist uns willkommen. Egal, ob Eskimo oder Neger. Ans Werk, Knetschmer. Ans Werk. Und Fingerspitze, Knetschmer. Fingerspitzen. Gott segne deinen Optimismus, mein teurer Weggenosse. Na, wollen mal sehen, ob wir... Hallo? Am Klüvershagen, Sie wünschen? Knetschmer vom Klüverboten. Frau Jensen? Immer noch dieselbe, Herr Knetschmer. Frau Jensen, es soll sich ein Chinese hier angesiedelt oder eingemietet haben. Wissen Sie da was Genaueres? Datenschutz, Herr Knetschmer. Aber so viel kann ich Ihnen sagen, sein Pass ist in Ordnung. Das Ding ist funkelnagelneu neu aus der Druckerei. Und alle Stempel sind in Ordnung. Morgen, Frau Pauli. Morgen, Herr Knetschmer. Jetzt sind Sie doch neugierig geworden, was? Ja. Da draußen steht das Ding, hinten links am Zaun. Sieht komisch aus. Ich lasse es noch nicht zerlegen. Vielleicht findet sich ein anderer interessierter Bastler, der was daraus machen kann. Ja. Vielleicht fehlen auch bloß die Räder. Ja, sagen Sie mal, Frau Pauli, haben Sie was über einen Chinesen gehört, der bei uns wohnen soll? Ja, richtig. Den habe ich gesehen. Ach. Beim Einkaufen. Er ging in den Getränkemarkt. So ein langer, dünner. Mhm. Ich dachte, die sind kleiner als wir. Ist was mit dem? Nö. Ist alles in Ordnung. Na, Klüvershagen wird eben international bekannt. Und Sie mit Ihren Witzen. Hallo, könnten Sie mal anhalten? Hä? Was ist los? Anhalten! Wir geben nur kistenweise Getränke ab. Ich habe nur eine Frage. Das war doch ein chinesischer Kunde bei Ihnen. Was hat er denn gekauft? Hat er was ausgefressen, der Chinamann? Nö. Ach Gott, behüte, nein. Ich schreibe für den Klüverboten einen Artikel über unseren Ort und Also, unser Getränkemarkt ist in Klüvershagen führend. An uns kommt keiner vorbei. Bier, Cola, Sprudel, Säfte, was Sie wollen. Eingeführte Firma seit 1797. Das ist ja ein Balladen, ja. Also, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit vollem reichen Schwalle in die Gurgel sich ergieße. Wie bitte? Ja, wunderbar. Und was hat der fremde Kunde denn gewollt? Naja, wie Sie schon sagen, eine Kiste Mineralwasser. Ein kräftiger Mann, sage ich Ihnen. Der hat sie einfach weggeschleppt, so vor den Bauch gepresst. Ist ja auch bloß ein kurzes Stück bis zu seiner Wohnung. Einfach quer über die Straße. Da, über der alten Bäckerei, da haust er. Muss erst vor ein oder zwei Tagen gekommen sein. Die Bäckerwitwe, die Frau Ellermann, die ist ja im Heim. Und seitdem steht alles leer. Oben sind wohl noch ein paar Möbel, die sie ins Heim nicht mitnehmen konnte. Vielen Dank, nicht? Danke schön für die Auskunft. Ja, bitte. Und er hat wirklich nichts ausgefressen? Herein! Morgen, Knetschmer. Was gibt's Neues? Was macht unser Mao? Was rausgekriegt? Nichts Besonderes, Chef. Der wohnt über der alten Bäckerei, trinkt Mineralwasser, ist groß und kräftig. Haben Sie ihn gesehen? Na, nur über ihn gehört. Aber nichts Auffälliges. Ich war dann auch noch mal bei der Frau Pauli. Wegen dieses seltsamen Apparats von unserem Erfinder. Uninteressant, Unnötig. Der Mann ist tot. Und lässt Sie grüßen? Ja, Sie kennen Ihren Schiller. Nein, diese Goethe. Sind doch identisch wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oder Sie meinen doch vielleicht Stanton Laurel und Olga Hardy? Kretschmer, Chef. Entschuldigung. Dem Chinesen auf jeden Fall auf der Spur bleiben. Es könnte doch möglich sein, über diesen Mann Interessenten in Peking oder Shanghai zu finden. Knetschmer, verstehen Sie, wir haben doch das Zeug zu einem Luftkurort. Bei denen ist doch die Hälfte des Landes Wüste und der Smog. Und unsere gute, unverdorbene Luft. Naja, frisches Wasser, das Bächlein fließt, dranbleiben. Knetschmer, dranbleiben einfach. Ja, Chef. Ja, bewegen Sie sich. Namensschild an der Haustür. Vielleicht chinesische Marotte. Und zahlt alles bar. Besitzt offenkundig keine Kreditkarte, keine EC-Karte von einer Bank. Scheint immerhin nicht unvermögend zu sein. Ständiger Kunde im Getränkemarkt. Unmöglich, dass der Mann diese Mengen Sprudel in derart kurzer Zeit wegtrinkt. Rätselhaft. Der Mensch vom Getränkemarkt stellt keine Fragen. Hauptsache, das Geschäft läuft. Bei uns im Norden sind die Leute eben zurückhaltender. Weiß auch nicht, inwieweit er eigentlich aufnahmefähig ist. Mal spricht er von dem Chinesen als einem großen Lang, mal als einen von einem untersetzten, stämmigen Burschen. Hat wahrscheinlich zu viel Bier genascht. Vorgestern nochmal Schrottplatz Pauli. Kann mir keinen Reim auf das merkwürdige Ding von Hasel machen. Wirkt wie ein missglückter Bolide ohne Räder und ohne Lenkrad. Nur eine Reihe von Hebeln und ein paar Teile, die wie Tachometer aussehen. Und ein Sitz wie von einer Harley-Davidson, aber kein Tank. Wollte mich schon draufsetzen, als Frau Pauli auftauchte, verweint und ziemlich aufgelöst. Ihr Mann sei seit 3 Tagen verschwunden. Frage nach der Polizeibenachrichtigung. Sie wird verlegen, geniert sich, vermutet einen Seitensprung seinerseits. Er wäre ja immer ein lockerer Vogel gewesen. Ich rate ihr, noch 1-2 Tage zu warten, dann unbedingt die Polizei einzuschalten. Schwacher Trost für die arme Frau, da ich ihr sage, Vermisstenmeldungen seien recht häufig geworden. Hängt wohl mit der wachsenden Mobilität auch in unseren nördlichen Breiten zusammen. Diktat Ende. Früh Früher hockten die Leute auf ihrem Arsch in ihrer Karte und wussten nichts von der Welt. Heutzutage wissen sie auch nicht viel mehr, sind aber neugierig geworden. Sehen wohl zu viel fern. Möglicherweise sitzt der Pauli schon in Kalifornien und lacht sich in Ast über uns Provinzler. Kalifornien. Würde mich natürlich auch so verlocken. Einmal am Pazifik stehen oder liegen. Nee, wird gestrichen. Denn wie es da drinnen aussieht, geht keinen was an. Mensch, Jessen, nun stellen Sie doch mal Ihre Kaffeemühle ab. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Wie oft wollen Sie denn das bisschen Rasen noch mähen? Wenn Sie erstmal Rentner, Knetschmann, dann mähen Sie auch Ihren Rasen. Falls Sie noch nicht darunter liegen. Naja, in Ihrem Alter würde ich mal lieber nach Puerto Ventura schippern. Nee, da sind mir zu viele Landsleute. Aha. Herr Jessen, mal nachgefragt. Haben Sie schon mal unseren Neubürger, den Chinesen, zu Gesicht bekommen? Der geht doch bloß nachts aus. Mann, da wird mir ganz unheimlich zumute. Der wandert hier durch unsere Straße, schleppt einen Rucksack und zwei Tragetaschen. Ja, wenn Sie mich fragen, da sind Leichenteile drin. Nee, ach, da wird doch noch keiner vermisst. Naja, halt, nee, oder doch. Ja, der Pauli, der ist seit ein paar Tagen nicht mehr aufgetaucht. Ja, sehen Sie, der Gelbe schafft den Pauli stückweise weg. So sind die Asiaten, türkisch, immer ein Messer bei der Hand. Steht schon bei Karl May. Ach, Quatsch, nee. Nee, der macht wahrscheinlich nur krumme Geschäfte. Sagen Sie, würden Sie mich informieren, wenn Sie ihn nochmal beobachtet haben? Darauf können Sie Opium nehmen. Wie diese Brüder. Herein, wenn's kein Chinese ist. Na, Kretschmer, Sie scheinen ja tief in der Materie zu stecken. Was hat unser Sherlock Holmes eruiert? Mein Name ist Bond, Chef James Bond. Merken Sie das? Ja, ist ja schon gut. Ich hab's ja nicht böse gemeint. Ja, na also. Ja, also seltsam ist, dass Leute, die ihn gesehen haben, ihn unterschiedlich beschreiben. So als wenn der ständig sein Aussehen wechselt. Ah, das sind doch alles Artisten. Als ich vor Jahren in Hamburg im Varieté gewesen bin. Und auf St. Pauli. Mit meiner Frau. Oh, das Schicksal meint er gar nicht gut. Ich sage Ihnen, Verwandlungskünstler, ganz erstaunlich. Männer treten als Frauen auf, nicht zu unterscheiden. Sie haben natürlich in der letzten Reihe gesessen. Ist gut jetzt, Kretschmer, ja, ist gut. Ah ja, nur mal ernstlich. Ja. Also, der Mann schleicht abends im Dunkeln herum. Wissen Sie was? Das ist ein geflohener Dissident. Nun treibt es ihn umher, verzehrt sich nachts in Sehnsucht nach der Heimat? Na, dazu hat er zu viel Geld. Der zahlt, was der Einkauf bar aus der Jackentasche. Ah ja, ja, ja. Übrigens, St. Pauli, Quatsch, der Pauli, also der Schrotthändler, ja, der ist schon eine ganze Weile abgängig. Die Polizei will die Sache untersuchen. Ja, und was den Chinesen angeht, Kretschmer, dranbleiben. Ich wiederhole mich und bin hartnäckig. Dranbleiben. Ja, Chef, ja. Ja. Diktat. 14. August, Montag. Gestern Abend nach Einbruch der Dunkelheit zur Seilerstraße spaziert. Neugierig. Erinnere mich an meine Jugend, ein bisschen Räuber und Gendarm. Machte Spaß damals, war doch irgendwie unheimlich. Fühlte einen kleinen Schauder, als der Erwartete tatsächlich um die Ecke bog und langsam auf mich zukam. Ob die wirklich alle immer Messer bei sich tragen? Ein baumlanger Kerl zum Fürchten. Rucksack, Tragetaschen. Ich grüßte, als er an mir vorbeiging. Er stumm weiter. Wieder was gelernt. Die Höflichkeit der Chinesen ist eine Legende. Einen Kotau habe ich natürlich nicht erwartet. Eine Erwiderung immerhin. Wagte es, ihm im gehörigen Abstand zu folgen. Er nahm die Richtung ortsauswärts. Falls er so weiterlief, musste er am Schrottplatz vorbeikommen. Mut, redete ich mir zu. Denk an Chandler und Hammett, an Humphrey Bogart, den Malteser Falken und wie er die Höhle des Löwen, des Obergangsters betritt. Dann hatte ich ihn verloren. Der war weg. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Wie schlechte Autoren sowas manchmal beschreiben. Und ich kam mir düpiert und verblödet vor. Vom Misstrauen des Chefs infiziert. Komisch, dass Vertrauen nicht ansteckend ist, sondern bloß das Gegenteil. Bestimmt ist der Mann völlig harmlos, hat nur einen kleinen Lütütü. Schadet doch nichts, haben wir doch alle. Wäre ja sonst auf der besten aller Welten noch nicht auszuhalten. Sollte mir trotzdem mal einen Elektroschocker kaufen. Sicherheitshalber. Diktat Ende. Herr Knetschmar. Ja, schon gut, ja. Sie wollten mir doch etwas diktieren, Herr Knetschmar. Mhm. Über das Dackelrennen. Ach. Sie sind in letzter Zeit ein wenig geistig abwesend, Herr Knetschmar. Aha. Häusliche Sorgen? Wie? Hm? Nee, ja. Ach, wie, wo? Nee, doch. Ja, nee, als Junggeselle geht's einem ja immer gut. wo waren Sie stehen geblieben? Das Dackelrennen. Ach. Das Dackelrennen am Wochenende auf den Malzmüllerwiesen war... Ja, war... Ja. Ja, was war's? Ja, natürlich ein voller und toller Erfolg. Der Sieger Enno von Heizig erhielt eine exquisite Wurst. Nein, nicht exquisit, eine appetitliche Wurst. Appetitliche Ach. Wurst. Ja, schreiben Sie einfach, was wir immer dazu drucken. Möchten Sie eine Aspirin? Nein, sehr freundlich. Nein, danke. Ich hab gar keine Kopfschmerzen. Nein. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Willesand. Ich mache mir um meinen Kopf auch keine. Das lohnt sich auch nicht. Die Polizei hat auch nichts rausgekriegt, Herr Knetschmar. Ja, ich war da eben da hinten in der Ecke. Das Ding ist ja weg. Haben Sie es verkauft? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Nee, ich habe mich um nichts gekümmert. Vielleicht hat es der Schrottgroßhändler abgeholt, als ich bei der Polizei war. Der wird sich bestimmt melden. Bringt sich ja wenig genug, das Ding. Ja. Ach, sagen Sie mal, Frau Pauli, ist eigentlich der Chinese hier bei Ihnen aufgetaucht? Nein. Warum fragen Sie? Nur so. Mir war so, als hätte ich den Mann hier lang gehen sehen. Sagen Sie, haben Sie die Telefonnummer von Ihrem Großhändler? Ach, denn natürlich, die müssen Sie haben. Natürlich. Kommen Sie mit ins Büro. So. Diktat. 18. August, Freitag. Der Schrottgrossist weiß von nichts. Von dem, was er braucht, Kupfer, Edelstahl, Aluminium, hat Pauli wenig zu bieten. War schon lange nicht in Klövershagen. Könnte es sein, dass Schrottdiebe das Ding mitgenommen haben? Konnte jemand die Armaturen gebrauchen? Ach, wozu zergrüble ich mir eigentlich den Kopf? Die ganze Geschichte geht mir überhaupt nichts an. Völlig bedeutungslos. Der Chinese nach wie vor unauffällig. Man hört nichts über ihn. Lebt völlig zurückgezogen. Buddhist? Fragezeichen? Meditiert wahrscheinlich den Tag über und spaziert abends an die frische Luft. Aber warum so beladen? Selbstkasteiung? Fragezeichen? Hat er ein Gelübde abgelegt? Gibt es sowas im Buddhismus? Da muss ich mal nachschlagen. Diktat Ende. Ich muss von dieser Angelegenheit Abstand gewinnen. Das bringt ja nichts. Es stört bloß die tägliche Tätigkeit. Borgmann guckt mich schon ein bisschen scheel an und Frau Willesand wirft mir manchmal einen Blick zu, wenn ich hier was diktiere, als wäre ich nicht ganz bei mir. Schluss mit der Spekulation. Na, es bringt auch nichts. Klüberbote, guten Tag. Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor, Chef. Der Knetschmer schreibt auf einmal statt Dackel Pekinesen. Was? Zeigen Sie mal hier. Ja, hier. Ja, Tatsache. Ist ja komisch. Aha. Ja, Chef, wenn Sie erlauben, mal ein offenes Wort. Ja, klar, immer raus. Der Herr Knetschmer ist in letzter Zeit... Na, was? Wie soll man sagen? Ja, sprechen Sie schon. Merkwürdig? Ob er Sorgen hat? Oder ist er krank? Ja, ich weiß nicht, aber es ist mir auch schon aufgefallen. Wo ist er eigentlich im Moment? Ich habe ihn heute in der Redaktion noch nicht bemerkt. Ja, ich weiß nicht. Chef, ich bin ja keine Denunziantin. Es ist mir peinlich, über andere Menschen zu reden. Man wird so leicht missverstanden. Nee. Und noch dazu über Herrn Knetschmer. Ich schätze ihn doch. Na ja, nur mal raus mit der Sprache. Ich schweige wie ein Grab. Ja? Also, als ich gestern in sein Büro kam... Ja, und? Offenkundig hatte er mein Anklopfen nicht gehört. Da steht er am Fenster. Ja, er steht am Fenster und... Und guckt durch ein Fernglas raus. Nein. Dabei gibt's aber bei uns nichts Wesentliches zu sehen. Da ist nur der Parkplatz gegenüber. Ist der ein Spanner? Vor Wille sagen. Das glaube ich nicht. Er ist nicht der Typ. Nein. Aber merkwürdig ist das schon. Haben Sie ihn gefragt, was... Nein. Nein, er hat rasch das Fernglas weggelegt und keine Bemerkung über sein Tun gemacht. Und nein. Jan. Wonach hat er denn bloß Ausschau gehalten? Ja, entschuldigen Sie. Ja, Borgmann, Klüver, Bote, ich höre. Wie? Ach, der Pauli ist wieder aufgetaucht. Ja, wo haben Sie ihn denn aufgestöbert? Frau Wilsand, schreiben Sie mit. Wo haben Sie ihn denn... Was? Irrte orientierungslos umher. Sie haben ihn bei seiner Frau abgeliefert. Na, Gott sei Dank, kein Unglück. Ja, Gott sei Dank, ja. Ja, gut, dann danke ich Ihnen für die Auskunft, jederzeit zu Ihren Diensten. Ja, er kann keine klare Erklärung abgeben, möglicherweise Schlaganfall, der Arzt ist verständigt. Na ja, gut so, also. Ja, also dann, Frau Willesand. Orientierungslos, bei seiner Frau abgeliefert, ist aber kein Unglück, jederzeit zu Ihren Diensten. Ja, das jederzeit zu Ihren Diensten streichen Sie natürlich. Ja, gut, schönen Dank. Ja, überhaupt kein verständliches Wort. Gutturale Laute. Als versuche er zu reden, sei jedoch am Artikulieren behindert. Hin und wieder richtet er sich auf, gestikuliert, scheint erregt und sinkt dann wieder in die Kissen zurück. Zumindest ist seine Frau einigermaßen beruhigt darüber, dass sie ihn wieder hat. Eine Diagnose hat sie vom Hausarzt, in diesem Dr. Bröcks, nicht bekommen. Körperlich sei Pauli in Ordnung. Was geistig mit ihm passiert sei, entziehe sich seiner Fachkenntnisse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schlägt vor, den Mann erstmal zur Ruhe kommen zu lassen. Dann neurologische Untersuchung. Zweitens, werde heute das neulich erworbene Nachtglas ausprobieren. Teures Stück, das Seefeld gestochen scharf. Die neugierige Willesand starrte mich an, als wäre ich ein Marsmensch. Wahrscheinlich klatscht sie das weiter, ja. Oh, erwarte von Borgmann eine von ihm witzig gemeinte Anspielung, wird aber nur billig sein. Vermutlich wird er was von Peeping Tom sagen, weil er mal 3 Wochen in England gewesen ist. Irgendwas geht hinter den Kulissen der Realität vor. Die Sache mit Pauli scheint mir dubios. Und wieso tauchte der Chinese gleich nach Paulis Verschwinden auf? Besteht da ein Zusammenhang? Fragezeichen. Möglicherweise über den Schrotthandel. China kauft doch alles auf, was Metall heißt. Die Unmengen Sprudel. Werde heute Abend Posten beziehen. Diktat Ende. Tja, nun ist der arme Pauli doch gestorben. Ohne die Sprache wiedererlangt zu haben. Tja, lieber Kretschmer. Knetschmer, Chef. Ja, Knetschmer, ja. Ihre dringlichste Aufgabe heißt jetzt Nachruf. Nachruf auf einen tüchtigen Mitbürger, um den die Gemeinde trauert, naja, und so weiter. Bisschen auf die Tränendüsen drücken, sowas können Sie doch. Frau Willesand? Ja, hier, Chef. Sagen Sie mal, Paulis waren doch eine alteingesessene Familie. War der Großvater nicht Hufschmied, Willesand? Naja, dann ab ins Archiv. Kramen Sie mal in den alten Fotos. Firma Pauli, gestern und heute. Gegenüberstellungen solcher Art rühren den Leser immer. Die Todesursache ist doch noch gänzlich ungeklärt, Chef. Ist denn die Leiche schon fürs Begräbnis freigegeben? Da kann man doch noch was Bedenkliches ans Tageslicht zerren. Kretschmer, Kretschmer. Also bitte kein Kriminalfall konstruieren, ja? Einfach Goethe zitieren. Rasch tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Zeit gegeben. Ja, Schiller, Herr Borgmann, es ist Schiller. Das ist egal. Die Angelegenheit ist doch mysteriös. Wo war Pauli die Tage über? Wie kommt er plötzlich nach Glüdershagen zurück? Warum gibt es keine Nachforschung über den Hintergrund seiner Abwesenheit? Der Mann war völlig solide. Nichts mit Alkohol. Und für lose Frauen schon zu alt. Nichts davon, aber auch gar nichts davon im Nachruf. Nur Feierliches, ja? Was über Paulis Heimatverbundenheit. Das schweißt die Leser mit dem Verstorbenen zusammen. Ach, wie das klingt, das meinen Sie doch nicht im Ernst. Wenn ich mal einen Vorschlag machen dürfte. Ja, würde sagen, ja, nicht die tapfere Witwe vergessen, das ist tröstlich für alte Damen. Ja, aber riecht goldrichtig. Mensch, Kretschmer, Kretschmer. Kretschmer? Ja, Kretschmer, Sie oller Skeptiker. Sie sehen Gespenster, ja? Mordfall Pauli, das könnte Ihnen so schmecken, ja? Das ist, Frau Willesand, das ist wie mit den Chinesen, ja? Asiatische Triaden siedeln sich in Glüdershagen an. Rückzugsgebiet für Geschäftsleute des Drogen- und Weiberhandels. Nee, Frauenhandel, ja, Chef. Nee, aber nicht so mit mir, mein Lieber, ja? Also meinetwegen, also hören Sie auf, überall Unrat zu wittern. Sie sehen zu viel fern. Sie sollten lieber mal unsere Zeitung lesen. Wir enthalten uns der Sensationsmacherei. Und Sie enthalten sich erst recht. Und keine Spannermanieren mehr. Capito? Aber spüren Sie denn das nicht? Hier geht doch Ungeheuerliches vor. Das Winzerfest geht vor. Nächste Woche. Ich erwarte Interviews mit dem vorbereitenden Komitee. Leute, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Im Unterschied zu Ihnen. Diktat. 22. August, Dienstag, 23 Uhr. Diktiere jetzt aus Sicherheitsgründen daheim. Willesand eine Denunziantin. Darf mir keine weitere Blöße für meine Verdächte geben. Komme soeben vom Abendspaziergang zurück. Als ich das Haus verließ, hatte ich den Eindruck, eine Gestalt wäre in der stillen Gasse gewesen, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Sehr bedenklich. Bin dann auf die Zufahrtsstraße zur Autobahn. Position in einem dichten Gesträuch bezogen. Das Nachtglas, exzellent. Eine Person nähert sich dem Schrotthof von Pauli. Dort im Wohnhaus kein Licht. Tappt an mir vorüber. Schwer beladen. Was wird da weggeschleppt? Person nähert sich Schrotthof und verschwindet in der Einfahrt. Der Hof ist ständig offen, keine Möglichkeit des Abriegelns. Langsam wird's kühler. Hätte mir eine Unterlage mitnehmen sollen. Die Bodenfeuchtigkeit dringt durch den Hosenboden. Sehr unangenehm. Ich erhebe mich jetzt nach einer Stunde und mache freie Übung. Die Person kommt nicht zurück. Soll ich selber nachschauen, was sich im Schrotthof begibt? Bin leider unbewaffnet. Wenigstens eine Taschenlampe habe ich mit. Ich wage es. Dem Mutigen gehört die Welt. Durch diese hohle Gasse muss ich kommen. Der Magistrat könnte die Straße mal in einen menschenwürdigen Zustand bringen. Dunkelheit. Leuchte mit der Stablampe die blecherne Trümmerlandschaft ab. Nichts. Keine Person. Und das Ding in der Ecke, das zusammengeschusterte Gerät, nichts da, ist weg. Große Peinlichkeit. Im Hause plötzlich Licht. Fenster wird geöffnet. Silhouette weiblicher Form, Frau Pauli. Ausgerechnet. Schrille Stimme, ist da wer? Hab schon vorher die Lampe ausgeknipst. Fenster zu, Licht aus. Ich tastend hinauf. Ach, stoße mir das Schienbein an irgendwas. Oh, wahnsinniger Schmerz. Humple nach Hause. Schlaflos. Morgen garantiert todmüde. Ich muss noch mal zum Getränkemarkt, ob der Maro noch da ist. Diktat Ende. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich hab zu tun. Ja, ich wollte ja nur fragen, ob der chinesische Kunde immer noch solche Mengen an Sprudel kauft. Och, jetzt hören Sie mal gut zu, guter Mann. Ich zähl doch nicht die Kisten. Kann ja sein, der badet in Sprudel. Die haben doch so verrückte Gewohnheiten. Religiös, meine ich. Wie die Moslems, die waschen sich doch auch dauernd die Füße und... Ja, das soll eigentlich nicht schädlich sein. Haben Sie irgendwelche Veränderungen an den Menschen bemerkt? Ist er nun groß oder klein? Dick oder dünn? Also beides kann ja wohl kaum sein. Ich guck mir doch die Leute nicht an und Asiaten schon gar nicht. Und die Chinesen, die sehen doch alle gleich aus. Jedenfalls im Gesicht. Spielen Sie jetzt hier Detektiv oder was? Nö. Ich will nur einen Artikel über Neubürger in unserem Ort schreiben. Also tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Schon gut, macht nichts. Sie können noch schreiben, dass wir eine enorme Auswahl an Getränken führen. Für jeden Geschmack etwas. Ja, Sprudel, ja, also dann Cola. Tschüss, ne? Tschüss. Hallo, Augenblick. Ja, ist noch was? Am Montag hatte er eine Glatze und gestern Haare. Jetzt stößt mir das auf. Vielleicht haben die was erfunden, ein Turbo-Haarwuchsmittel oder sowas. Die haben doch immer irgendwelche Geheimrezepte aus Affenhirn und so. Ja, jedenfalls danke für die Auskunft, ne? Kneczmer! Herr Kneczmer! Donnerwetter, sitzt der auf seinen Ohren oder was? Kneczmer! Was ist denn los, Chef? Ja, wo treibt denn der sich wieder rum? Das Winzerfest steht vor der Tür. Die Organisatoren müssen interviewt werden. Ja. Wie soll der Ablauf sein? Ja. Werden irgendwelche Unterhaltungskünstler auftreten? Ja. Wann genau ist die Eröffnung? Spricht der Bürgermeister persönlich oder sein Stellvertreter auch persönlich? Ja, irgendwer wird schon persönlich reden. Ja, und Kneczmer? Ja, der war heute Morgen nicht an seinem Platz. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Dann seien Sie aber nicht so gereizt, Frau Willisand. Entschuldigung. Ja? Wer ist da? Frau Hasel, Kneczmer vom Klüverboten. Ich hätte Sie gern noch mal gesprochen. Was wollen Sie denn noch? Frau Hasel, ich möchte Sie bitten, mich einmal in den Schuppen zu lassen. Ich bereite einen Artikel über Ihren verstorbenen Mann vor. Ach. Ja, über seine Arbeit als Erfinder, wissen Sie. Schließlich hat er das doch verdient, dass man ihn, wenn auch spät, aber in Klüvershagen würdigt. Na gut, gehen Sie rüber. Ja. Der Schuppen ist immer offen. Ist ja nichts Wertvolles drinne. Danke, Frau Hasel. Halber kurze Aufzeichnung über Schuppenbesuch. Sensationell. Langsam lüftet sich der Schleier über den Fall Pauli und dem Chinesen. Bin erstmal in meiner Wohnung zurück, diesen Bericht aufzusetzen und sicher zu verfahren. Man kann ja nie wissen. Erstens. Stutzte beim Aufschließen der Tür. Beim Fortgehen hatte ich, wie üblich, zweimal den Schlüssel betätigt. Jetzt war nur einmal abgeschlossen. Dachte mir gleich, dass da was nicht stimmt. In der Wohnung scheinbar alles wie vorher, scheinbar alles in Ordnung. Und doch hatte ich das starke Gefühl, als sei jemand da gewesen. Roch auch einen merkwürdigen Geruch, zwar nur geringfügig, aber dennoch spürbar. Bedenklich, sehr bedenklich. Ich verriegelte die Wohnungstür von innen und legte die Kette vor. Zweitens. Holte aus dem Kleiderschrank die Stahlkassette, in der ich die goldene Uhr meines Vaters aufbewahre, Geburtsurkunde und andere Dokumente. Dann zog ich mein Fundstück aus der Innentasche meiner Jacke. Ein etwa handgroßes Stück Zeitungspapier. Übrigens schlechter Druck, miese Farbe. Trotzdem gut leserlich. Es muss von der ersten Seite einer Zeitung stammen. Vom Zeitungstitel fehlt ein Stück. Entziffern konnte ich Üvers News. Das hatte wohl Klüvers News bedeutet. Und darunter... Ich musste mich hinsetzen, denn nun erst ging mir wirklich ein Licht auf. Datiert war das Blatt vom Mai 2030. darunter eine Meldung, leider zur Hälfte zerrissen und ausgefranst, aus dem autonomen Rajon Holstein. Mühsam und mit einer Lupe ließ sich noch einiges dem zerknitterten Papier entnehmen. Es handelte sich um die Versalzung des Grundwassers und die Rationierung von Trinkwasser. Ich war wie vom Schlage gerührt. Im düsteren Schuppen von Hasel hatte ich das noch nicht lesen können. Jetzt ahnte ich die Wahrheit. Das war mehr als eine Sensation. Das würde die Welt erschüttern, sobald es bekannt wäre. Und ich würde es an den Tag bringen. Ja, als erster musste Borgmann eingeweiht werden. Freilich unter dem Siegel äußerster Verschwiegenheit. Ja, Diktatende. Ja, Borgmann, Klüverbote. Entschuldigung, ich melde mich gleich wieder. Ja, kleinen Moment. Mensch, Knetschmer, Sie leben auch noch. Na schön, dass Sie mal in der Redaktion vorbeischauen. Wozu schließen Sie denn die Tür ab? Chef, Herr Borgmann. Bevor ich Ihnen alles erzähle, eine Bitte. Schwören Sie mir, mit niemandem darüber zu sprechen. Haben Sie jemanden umgebracht? Nein. Oder wollen Sie heiraten? Nein. Das ist nämlich Selbstmord auf Raten. Nein. Mein Gott, Sie sind ja ganz blass. Ja, nun setzen Sie erstmal auf Ihre vier Buchstaben. Schwören Sie es mir beim Andenken Ihrer Mutter. Na, das geht jetzt wohl ein bisschen zu weit. Also, raus mit der Sprache. Die Sache mit dem Chinesen. Knetschmer, nein, bitte nicht schon wieder. Und nein. Das zeitweilige Verschwinden von Pauli. Oh Gott, also stehen doch. Stehen in Zusammenhang. Ja, Sherlock Holmes, da bin ich nur aber sehr neugierig. Ja, also es klingt verrückt, aber Hasel hat eine Erfindung gemacht. Einzigartig. Was ihm aber nicht bekommen ist. Wieso? Na, es hat ihn krank gemacht. Todkrank. Ach. Und Pauli ist es ebenso ergangen. Und was hat denn der Chinese damit zu tun? Also, nicht der Chinese, sondern die Chinesen. Es sind jedes Mal andere, die bei uns im Ort auftauchen. Ja, nur was andere? Na ja, der Fahrer vom Getränkemarkt. Erinnern Sie sich nicht, was er gesagt hat? Mal hat er von einem Dicken gesprochen, mal von einem Dünnen. Ja, also zwei. Ja, Chinesen sind viele weiter. Ja, die Lösung des Rätsels ist ja ganz einfach. Mit wenigen Worten gesagt, Hasel hat eine Zeitmaschine erfunden und ist in die Zukunft gereist. Aber sonst fühlen Sie sich wohl, Knetschmer? Was? Ja, ich kann es doch beweisen. Heute war ich noch mal in Hasels Schuppen. Hätte ja sein können, dass er noch irgendein Gerät, einen Apparat, irgendwas hinterlassen hat. Ich war eben neugierig. Und unter Zangen und Schraubenschlüsseln habe ich ein Stück Zeitung gefunden. Aus dem Jahre 2030. Mit der Meldung über versalzenes Grundwasser. Knetschmer, keine Zeitung ohne Druckfehler. Nein, nun kommt ja Pauli ins Spiel. Wie? Ja, er kauft die Zeitmaschine ohne Kenntnis von ihrer wahren Bedeutung, ist aber technisch interessiert, setzt sich auf den Sitz, zieht ein paar Hebel und ist er im Übermorgen. Ja, das wollen Sie doch nicht etwa schreiben. Nun die Chinesen. Oh Gott. Sie kaufen bei uns Sprudel und verkaufen ihn vermutlich für den 10-fachen Preis. Ach was, für den 20-fachen Preis. Also Sie wollen mir doch nicht einreden, dass die so eine lange Reise auf sich nehmen, um bei uns Sprudel zu kaufen. Doch. Die Zeitmaschine hat keine Räder. Sie ist ein stationäres Gerät. Na, dämmert's? Keine Räder. Naja, und? Die Chinesen kommen aus der Zukunft. Ja. Andere Zeit, ja, aber selber Ort. Ja, Sie wollen doch nicht etwa andeuten, unsere Heimat... Ja, doch, exakt das. Eine kleine Kolonie. Ja, eine kleine Kolonie. Und die sogenannten Triaden haben das Trinkwassergeschäft in der Hand. Das ist gut, Knetschmer. Ja. Alles sehr interessant. Ja. Ja, trotzdem sollten Sie, glaube ich, ein paar Tage Urlaub machen. Warum? Na, den Bericht über das Winzerfest übernehme ich, kein Problem. Sie gehen jetzt mal hübsch nach Hause und machen mal eine kleine Pause. Was? Ja, aber Chef, es war während meiner Abwesenheit irgendwer in meiner Wohnung. Ja, das wird's wohl sein. Beunruhigen Sie sich nicht, sowas kommt immer mal vor. Ach, was? Sie glauben mir nicht. Habe ich Ihnen je einen Grund gegeben, an meinen Recherchen zu zweifeln? Nicht im Mindesten, aber in keinem Fall. Ruhen Sie sich erstmal aus. Es liegt sowieso nichts Wichtiges an. Aber kein Wort darüber. Sie haben es mir geschworen. Ich pflege meine Schwüre immer zu halten. Gehen Sie nach Hause. Aber ahnen Sie denn nicht, wie sensationell die Veröffentlichung wäre? Die Leute von der New York Times würden uns die Füße küssen. Die Auflagensteigerung. Unser Blatt würde global berühmt werden. Wiedersehen, Knetschmer, und gehen Sie mit Gott. Aber gehen Sie! Ich habe auch nur eine kleine Nebenbeschäftigung. Ja, ja, Chef. Schon gut. Schon gut. Sie werden es bereuen. Ich wende mich an die Weltöffentlichkeit. Was sind Sie bloß für ein Journalist, Borgmann? Sie hören von mir. Ja, lieber würde ich was von Ihnen lesen. Frau Willisand, kommen Sie doch bitte auf einen Moment zu mir und bringen Sie die Nummer des Krankenhauses mit. So, Chef, da bin ich. Sagen Sie, was ist denn mit dem Knetschmer passiert? Der rannte ja wie ein wilder Stier nach draußen eben. Ja, Frau Willisand, ach, nehmen Sie doch Platz. Ja. Ja, ja, Frau Willisand, ich glaube, unser guter Knetschmer ist nicht mehr, wie man so sagt, nicht mehr ganz bei sich. Ach. Verbinden Sie mich doch mal mit dem Krankenhaus, mit der Psychiatrie. Ist das so schlimm? Ja. Hallo, hier Borgmann, Klüverbote. Ja, könnte ich bitte mal Herrn Professor Mergentheim sprechen? Aber ja, ich warte. Liebe Freunde unseres Dahingegangenen, wir alle haben stets seine Berichte und Artikel mit großem Interesse gelesen. Es waren nun schon mehr als 10 Jahre, die er unser Klüvershagen als wacher Chronist unserer Gemeinde begleitet. Wir bedauern zutiefst, dass er nicht das Alter erreichen durfte, wie wir es ihm gewünscht haben. Ja, rasch tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Zeit gegeben. Wir wollen sein Andenken in Ehren halten und seine Leistung für unseren Ort niemals vergessen. Herr Borgmann? Ja, bitte. Hauptkommissar Schneider, ich habe die Untersuchung im Fall Knetschmer geleitet. Ja, ja. Ja. Ich bin noch neu hier im Ort und... Ja, es ist ein herber Verlust, wie man zu sagen pflegt. Dabei war Knetschmer bisher kerngesund und in dem Alter, Anfang 40, da stirbt man doch nicht so ohne weiteres. Ja, so ist das Leben nun mal, ne? Irgendwann bleibt die Uhr stehen. War denn nicht irgendetwas Bemerkenswertes an seinem Ende? Nein, nichts, nichts. Sie wissen ja, die Autopsie hat keinen verdächtigen Befund ergeben. Bisschen merkwürdig, so aus dem Dasein zu scheiden, aber offenkundig ein plötzlicher Herzstillstand ohne erkennbaren Anlass. Haben Sie sich in der Wohnung umgesehen? Ja, gründlich, nichts. Alles bestens geordnet, Junggesellenklause, aber alles tipptopp. Ja, was man von seinem Büro nicht unbedingt sagen konnte. Ja, solche gibt es. Und zu Hause kein Körnchen Staub auf der Tischplatte, alles frisch poliert. Also unter uns, er scheint einen kleinen Hygienefimmel gehabt zu haben. Knetschmer? Ja, hört gleich die Bakterien trapsen, wenn es mal nicht nach Reinigungsmittel stinkt. Und wischt husch husch die Türklinke ab, kaum dass er drauf gefasst hat. Ach was. Lag er im Bett? Er saß im Sessel, vor seinem Schreibtisch, ganz friedlich. Vor ihm stand eine Kassette mit seinen persönlichen Dokumenten. Ach ja, und eine alte goldene Taschenuhr mit Monogramm. Ja, die stammte von seinem Vater. Oh. Und sonst nichts? Nichts. Nee. Keinerlei Fremdeinwirkung, kein Anzeichen von Gewalt, keine verdächtigen Spuren, keine Auffälligkeiten. Die goldene Uhr bewies ja, dass gleich ein Einbruch auszuschließen war. Steht alles in meinem Abschlussbericht. Und kein Presseerzeugnis? Ich meine, vielleicht irgendein Zeitungsblatt auf dem Schreibtisch, irgendetwas gedrucktes. Nichts. Also wie gesagt, tadellos aufgeräumt. Ach, Herr Schneider, haben Sie vorhin am Grab den Chinesen im Hintergrund bemerkt? Ist polizeilich gemeldet. Hat als Beruf Kaufmann angegeben, Import und Export. Liegt nichts vor gegen ihn. Ist auch nicht beim BKA registriert. Harmloses Männchen. Bloß etwas hat mich verwundert. Wie? Was denn? Er hat das Grab fotografiert und ich glaube, beim Weggehen hat er Sie auch fotografiert, Herr Borgmann. Aber das ist ja schließlich kein Verbrechen, nicht wahr, Herr Borgmann? Wohin denn so eil... Herr Borgmann... Thank you. Nachrufe. Hörspiel von Günther Kunert. Es spielten Borgmann Dieter Mann, Knetschmer David Striesow, Frau Hasel Hille Darius, Frau Pauli Heidi Ex, Sekretärin Willesand Bettina Kurt. In weiteren Rollen Frank Jordan, Nicoline Schubert, Thomas Neumann, Peter Wilczynski und Jörg Schüttauf. Gitarre Harald Bohner, Schlagzeug Sascha Mock, Posaune Matthias Büttner. Dramaturgie Thomas Fritz, Komposition und Piano Michael Hinze, Ton Holger König und Robert Baldowski, Schnitt Hans-Peter Runert und Olaf Dix, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Stefan Kahnes, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.